Ansage 3. Herzlich willkommen bei Kontakt, Ihrem Partner für Sprachunterricht. Wir sind im Moment leider nicht erreichbar. Bitte rufen Sie uns später an. Herzlichen Dank.